Clubding. Clubding mit Florian. Einen schönen Sonntagabend. Hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Diese Woche unter anderem mit den Tracks aus der neuen B&A Compilation, die ihr offiziell ab morgen erwerben könnt. Außerdem haben wir Ruben Durant in the Mix. Der ist gerade in aller Munde, da sein kürzlich veröffentlichter Remix des Tracks Can't Sleep von Above and Beyond, den Durant gemeinsam mit seinem Freund Eleven produziert hat, die Nummer 1 der Beatport Charts gestürmt hat. Prismate und Solvayn, The Signature mit Eleonora zusammen. Das Berliner Dream Team hat ihr Game auf die nächste Stufe gehoben und die haben eine geile Sommerhymne gemacht, die mit Eleonoras Stimme noch tiefer klingt. Hier im smoothen Arpeggio Mix von Labelboss Dirty During. Am 17. bei Katermucke erschienen. Danach für euch Christian Velvet Straight On, das Gegenstück zum zweiten Track Drop It der EP. Dennoch für alle Kenner eine Dancefloor Weapon. Das Clubding mit Florian. 20 Uhr. Ihr habt die 11. Ausgabe der Dynamic Picture Series gehört. Die wird vom dänischen DJ und Produzenten Christian Nielsen gehostet. Auf der Platte ist auch ein Track, der in Zach Braffs neuem Film zum Soundtrack gehört. Stories baut sich schön langsam auf und connectet damit ganz gut zum Abi-Track von Velvet. Ist am 3. Juni rausgekommen. Ante Perry mit Finn Mitsubishi Buschmann jetzt für euch von der It's 8 O'Clock Compilation Volume 3. 10 Tracks, die Sonne ein bisschen stärker, den Sommer ein bisschen wärmer machen, als ob er nicht warm genug heute wäre. Ein Track von Ante Perry im Mix von Maxim Lani, den haben wir heute nochmal in der Sendung mit einem eigenen Track. Danach hört ihr Other Tune Displays von selbiger Compilation, geht ein bisschen mehr nach vorne. Thank you. Unser Ding. Clubding. Die heißesten elektronischen Tracks. hier exklusiv gehört Felix Ruffer in You Big Hold You. Das Label Wyon bezeichnet den Track als enigmatische Elektroballade. Richtig schön geworden. Seth Schwarz, Mark DePulse und Amen. Der Leipziger DJ Mark DePulse bringt sein drittes Solo-Album raus nach Lessons in Dub. Und Kontrollverlust ist am Freitag Together Alone erschienen. Geht, wie gesagt, um Social Distancing. Dieser Track ist gemeinsam mit Seth Schwarz erschienen. Ein Musiker, DJ und Komponisten, der unter anderem auch Geige spielen kann und diese Spur dann selbst eingespielt hat. Vor dem Mix gibt's dann noch Cristiano und Theories für euch. Der wohl derzeit angesagteste Produzent Argentiniens hat am 10. Juni eine EP auf Seth Music released. Und And Then mit Calling habe ich für euch. Das ist ein super frischer, elastischer House-Cut mit einer schönen Bassline, die gerne so ein bisschen als Woodpecker, also spechtartig, bezeichnet wird. Clubding. Clubding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Ding. What? unser Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. We'll be right back. Ihr hört das Clubding am Sonntagabend mit Maxim Lani und Rhapsody. Wir schließen das Ganze ab mit dem schönen brandneuen Track von ihm, der aber nicht auf der B&Ape, sondern bei Kontor erschienen ist. Jetzt für euch eine Stunde lang in the Mix. Ruben Durant. Der ist, wie gesagt, in aller Munde, hat sein kürzlich veröffentlichtes Remixchen rausgehauen von dem Track Can't Sleep von Above and Beyond und ist mal gemütlich auf Platz 1 der Beatport-Charts. Das Clubding eine Stunde jetzt intensiv in the Mix für euch.

strength.